sind gefährlich. Ich sag Crystal Meth ist ehrlich. Wurde toxisch induziert, anfangs noch so fasziniert. Langsam jeden Traum zerstört, gerade noch so aufgehört. Wurde toxisch induziert, anfangs noch so fasziniert. Langsam jeden Traum zerstört, gerade noch so aufgehört. Deine Ängste sind gefährlich, denkst dein Crystal Meth ist ehrlich? Ist ehrlich?